Gerberts Augenbrauen, so drahtig und verknäuelt wie die zurückweichende Tolle, zucken nach oben. Dabei kommt Danny ein merkwürdiger Gedanke. Der hetzt mich zwar, aber vielleicht revanchiere ich mich ja die ganze Zeit. Irgendwie sind die Augenringe jedenfalls tiefer und dunkler als vorher. Abgelehnt. Abgelehnt? Wollen Sie denn nicht als Verdächtiger ausgeschlossen werden, Danny? Darauf haben Sie es doch gar nicht angelegt. Das wäre das Letzte, was Sie wollen. Er deutet auf den hellgelben Schriftzug KBI, der auf Gerberts Windjacke prangt. Noch offensichtlicher könnten Sie ja wohl kaum auftreten. Ach, übrigens, haben Sie etwas abgenommen? Gerbert bemüht sich nach Kräften, nicht überrascht über die unerwartete Frage zu wirken, aber Danny hat den Eindruck, dass er es ist. Reines Wunschdenken? Tja, vielleicht. »Sie müssen mir die vorhandenen Lücken erklären, Danny, so viele wie irgend abgelehnt.« »Dann werden Sie mich jetzt öfter sehen. Das ist Ihnen doch klar, oder?« »Wie wär's jetzt mit dem Lügendetektor? Ich hab ja meinen Wagen wieder und ich kann nächste Woche praktisch jeden Tag nach Great Bend kommen, nachdem Sie dafür gesorgt haben, dass ich meinen Job verliere.« Gerbert bleckt die Stummel, die er anstelle von Zähnen hat. Bestimmt isst er hauptsächlich weiche Sachen, denkt Danny. Es ist interessant, wie Leute wie Sie, Soziopathen, in der Lage sind, für ihr ganzes Unglück andere Leute verantwortlich zu machen. Der Lügendetektor, Inspektor, was ist damit? Gerbert wedelt mit der Hand vor dem Gesicht, als wollte er eine lästige Fliege verscheuchen. Von Soziopathen wird der Detektor fast immer ausgetrickst. Ist eine erwiesene Tatsache. Haben Sie nicht vielleicht Angst, das Ding würde zeigen, dass ich die Wahrheit sage? 21, sagt Gerbert. Bitte? Nichts. Geht es Ihnen etwa nicht gut? Es bereitet Danny großes Vergnügen, diese Frage zu stellen. Das ist zwar gemein, aber er ist gerade vor den Leuten seiner Stadt an den Pranger gestellt worden. Jedenfalls war das einmal seine Stadt. »Sie haben die Frau umgebracht«, sagt Gerbert. »Hab ich nicht.« »Ah, kommen Sie. Gestehen Sie es endlich, legen Sie das Gewicht ab, dann werden Sie sich besser fühlen. Wir sind hier ganz allein. Ich trage kein verstecktes Mikro und später können Sie es wieder leugnen. Tun Sie es für mich.« Und tun Sie es für sich selbst. Reden Sie sich's von der Seele. Es gibt nichts zu gestehen. Ich hatte einen Traum. Ich bin zu dem Ort gefahren, an dem die Leiche vergraben war. Ich habe die Polizei informiert. Das ist alles. Gerbert lacht. Hartnäckig sind Sie ja, Danny. Das muss man Ihnen lassen. Aber ich bin es auch. Ich hätte einen Vorschlag. »Wenn Sie meinen, dass ich's getan habe, bringen Sie mich doch vor den Staatsanwalt. Lassen Sie mich verhaften.« Gerbert erwidert nichts. »Das können Sie nämlich nicht, was? Bestimmt haben Sie schon mit dem Staatsanwalt oben in Wilder City gesprochen, und der hat Ihnen erklärt, dass Sie nicht genug in der Hand haben. Keine Fingerabdrücke oder dergleichen, keine Videoaufnahmen, keine Zeugen. Es gibt einen Farmer, der mich an der Texaco-Tankstelle gesehen hat, aber das war an dem Tag, wo ich bei der Polizei angerufen habe, also hilft Ihnen das nicht. Im Grunde, Inspektor, sind Sie aufgeschmissen.« Was lustig ist, findet Danny, er selbst ist ja auch irgendwie aufgeschmissen, wofür Gerbert gesorgt hat. Gerbert grinst und richtet den Zeigefinger auf Danny. Das Grinsen erinnert ihn an den zunehmenden Mond aus seinem Traum. »Sie haben es getan. Ich weiß es. Sie wissen es. 28.« »Ich gehe jetzt wieder rein und kaufe weiter ein«, sagt Danny. »Wenn Sie wollen, können Sie mir natürlich folgen. Daran kann ich Sie nicht hindern. Und der Schaden ist längst angerichtet, indem Sie diesem Schmierblatt meinen Namen gesteckt haben.« Gerbert streitet das nicht ab, und er folgt Danny auch nicht in den Supermarkt. Er hat erledigt, was er wollte. Während Danny einkauft, wird er von allen beäugt. Manche wenden tatsächlich ihren Einkaufswagen, wenn sie ihn kommen sehen.